noch Bessie hier, ist hier bekannt, nur noch Bessie. Ja, haha. Wir können uns zusammen im Mauer starten, Schulter, Bier, das Stachel war. Willst du als wäre Schmelze dort? Nur noch Bessie hier, ist hier bekannt, Bier und nochmal Bier. Kutscher, Altwies, Union, an jeder Ecke, du brauchst schon. Kasper, trink mal jetzt schon rein, Schulter, als könnte alles vorbei. Bier. Wir sind die Alten von morgen, wir sind die Alten von morgen. Wir sind die Alten von morgen. Wir sind die Jungs von morgen, ich und du, wir alle. Denn uns haben wir immer Ausstand, schon dass wir das Stadt dran. Wir sind Menschen, wenn sie laden, sondern wenn wir, wenn sie mit dran. Wir. Das wäre für die Sommer Union, an ihre Elf war schon. Kutscher halten wir jetzt schon ein, schon dass wir den Hals vorbei. Wir. Wir sind die Jungs von morgen, wir sind die Jungs von morgen. Wir sind die Jungs von morgen, wir sind die Jungs von morgen. Ich und du, wir alle.